Dies wurde ins Grundgesetz geschrieben, da die Väter und Mütter des Grundgesetzes in der Nazizeit die bittere Erfahrung gemacht hatten, dass in der Weimarer Zeit die NSDAP über demokratische Mittel an die Macht kam, die Demokratie aushebelte und dann Krieg, Vernichtung und Tod über Deutschland und Europa brachte. Das sollte sich in der Bundesrepublik, die aus den Trümmern Nazi-Deutschlands entstand, nicht wiederholen. Ist die AfD eine Partei, auf die dieser Verfassungsvorbehalt angewendet werden sollte? Das könnte Gegenstand einer Prüfung werden. Deutschland sollte nicht nochmal Opfer eines Toleranzparadoxes werden und eine Partei, in der führende Mitglieder propagieren, Millionen Menschen aus dem Land zu vertreiben und die Abschaffung universeller Menschenrechte fordern, ohne dass sich parteiinterner Widerstand regt, hat diese Grenze eigentlich überschritten. Darüber muss gesprochen werden, denn Demokratie und Freiheit sind immer dann gefährdet, wenn die Mehrheit schweigt und Dinge einfach geschehen lässt. Der politische Diskurs. Vor allem ist der politische Diskurs auf allen Ebenen wichtig. In den Parlamenten, in den sozialen Netzwerken, aber auch in den Büros, in den Gärten und Sportvereinen, bei Freundes- und Familienfeiern. Die AfD hat sich für die Entgrenzung entschieden. Sie ist die Partei Russlands und der Vertreibung. Und jede Stimme für diese Partei trägt dazu bei, diese extremistischen Träume politische Wirklichkeit werden zu lassen. Darüber müssen wir reden. Ein Ticket nach Panama. Malen wir schwarz. In Sachsen, Brandenburg und Thüringen wird die AfD stärkste Partei und es gelingt keine Koalition gegen die AfD. Der frühere US-Präsident Donald Trump gewinnt erneut die Wahl, verabschiedet sich von der Westbindung und zieht sich aus Europa zurück. Die Ukraine, abgeschnitten von der Hilfe aus den USA und Europa, kollabiert und Russland unterwirft das Land. Die Bundesregierung fällt auseinander und eine neue Mehrheit ist ohne die Putin-Lakaien AfD und Wagenknecht nicht mehr möglich. Während Putin das Baltikum, Moldawien und Polen bedroht, bilden sich in Frankreich, Österreich, Ungarn und Deutschland pro-russische Regierungen. Wenn das alles passiert, ja dann ist es Zeit, ein Flugticket nach Panama zu lösen. Aber das ist Schwarzmalerei. Die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland wird auch diese Bewährungsprobe bestehen und stärker aus dieser Krise hervorgehen. Sie hörten? Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Die ungeheuerlichen Pläne der AfD. Von Markus Benzmann und Korrektiv. Gelesen von Günter Harder. Ein Hörbuch des Argon Verlags.